Sprachgestaltung. Kausale Zusammenhänge erfassen. Es gibt keinen besseren und keinen schlechteren Menschen, wenn es um das Erfassen von kausalen Zusammenhängen geht. Diese gelten für jeden in gleichwertiger Weise. Wir würden nicht abhängig von der Meinung anderer Menschen sein, wenn es um solche Dinge geht. Was über den Sinn und das Fehlen des Menschen bestimmt, würde nicht das Gutdünken anderer Leute sein. Da wären wir alle jetzt schon verloren, wenn dem doch so sein wird. Nein, der Mensch hat eine eigentliche Vernunft zu eigen, welche er nicht verlieren könnte. Diese ließe sich nicht veräußern. Die Vernunft bestimmt uns. Wir sind mit unserem Erscheinungsbild dieser selbst nachzuordnen. Das Individuum Mensch ist ein solches alleine nur in einer sehr bedingten Weise. Das ist eine Mode, dass jeder ein Individualist sein möchte. Wer sich danach ausrichtet, vielleicht um seine Person zu stärken, meint scheinbar ein individuelles Leben führen zu können. Doch erst in der Widerspiegelung von etwas wirklich Gegebenem erscheint die Form des Menschen als wahr. Immerzu bleiben wir in Abhängigkeit davon, was da ist und sich auswirkt. Im Mindesten ist es der Lebensraum, welcher uns bedingen kann. Wir sind in diesem weder verloren noch verlassen. Wer das nicht erkennen würde, der hat sich gewiss etwas in verkehrter Weise eingebildet.